Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 25. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Anlässlich dieser ungeraden, aber dennoch gemeinhin als rund anerkannten Zahl möchte ich wieder einige Exemplare der gebundenen Sonderausgabe von Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit, die der Verlag C.H. Beck zu diesem Zweck gestiftet hat, unter die verehrte Hörer- und Innenschar bringen. Gefragt ist diesmal nach dem bürgerlichen Familiennamen, den Friedell bereits in jungen Jahren abgelegt hat. Ein kleiner Tipp: Wer sich die allererste Sendung dieser Reihe anhört, bekommt die richtige Antwort aus höchst berufenem Munde verraten. Zugegeben, die Frage ist nicht gerade besonders originell, aber das sind 25er Jubiläen schließlich auch nicht. Die Antwort kann papierlos per E-Mail an friedell@o94.at oder nostalgisch per Post an Orange 94.0, Klosterneuburger Straße 1, 1200 Wien geschickt werden. So oder so werden richtige Antworten bis zur nächsten Sendung, also Donnerstag, den 12. November 2009, gerne entgegengenommen. Womit ich das Wort auch schon meinem heutigen Sendungsgast Katja Meyer übergeben möchte. Weltherrschaft des spanischen Stils. Der spanische Stil hat eine solche Suggestionskraft, dass ganz Europa sich ihm unterwarf. Dies zeigte sich zunächst im Kostüm, das sich vom Ende des 16. Jahrhunderts an völlig hispanisiert. Sein Grundcharakter ist finsterne Nüchternheit, gepresste Förmlichkeit und gespreizte Bigotterie. Man ist gewissermaßen immer im Staatskleid. Der enge spanische Stiefel, die starre spanische Krause, das steife spanische Mäntelchen sind noch heute sprichwörtlich. Dazu kam noch die mit Rosshahn ausgestopfte spanische Puffhose, das spanische Wams mit den wattierten Ärmeln und dem gepolsterten Gänsebauch und der spitze spanische Hut mit kleinem Rand. Waren die Damen in der bisherigen Tracht bemüht, ihre Reize zu unterstreichen, so suchen sie sie jetzt schamhaft zu verbergen. Sie tragen Schnürleibchen, die die Brust verflachen, und ausgesteifte oder auf Draht gezogene tonnenförmige Reifröcke, die den ganzen Unterkörper unsichtbar machen. Eine große Neuerung ist das Taschentuch. Für die komplette Toilette wird außerdem bei den Damen der Fächer und die Maske, bei den Herren der spitz abstehende Degen, der beiden Geschlechtern der Handschuh unentbehrlich. Auch im Zimmer gilt es für unschicklich, ohne Kopfbedeckung und Mantel zu erscheinen. Die bald zu riesigen Dimensionen anwachsende Halskrause hat zur Folge, dass die Kavaliere das Haar bürstenförmig kurz, den Bart schmal und spitz scheren, in Form des Henri Quatre, den aber Heinrich IV. Niemals getragen hat. Gleichzeitig verbreitete sich von Spanien her der Estilo Culto oder Cultismo, eine süßlich und geschwollene, gezierte und überschmückte, mit gesuchten Bildern und hohlen Allegorien prunkende Ausdrucksweise. Sein Begründer ist der Dichter Luis de Góngora, weshalb diese Richtung auch Góngorismus genannt wird. In Italien hieß sie Marinismus, nach ihrem Hauptvertreter Giambattista Marini, dessen gekünstelte Antithesen und blumige Gleichnisse von der ganzen Welt bewundert und nachgeahmt wurden. In Frankreich Preziosismus, in England Euphuismus, nach John Lillys berühmten Roman Euphues Anatomy of Wit, eine Aneinanderreihung von frostigen Witzen und geschraubten Wortspielen, sogenannten Concetti, die bekanntlich auf Shakespeares Diktion einen ebenso nachhaltigen wie nachteiligen Einfluss ausgeübt haben. Dieser Ton durchdrang die ganze Poesie des Zeitalters, aber auch die wissenschaftliche Literatur und die gesellschaftliche Konversation. Ja, er findet sich sogar in Akten, Petitionen und Parlamentsbeschlüssen. Sein Ideal ist die Bizarria um jeden Preis. Sein Ziel, lo stupore, die Verwunderung. E del poeta il fin la maraviglia, lehrt Marini, von dem die Zeitgenossen erklärten, er stehe turmhoch über allen griechischen, römischen und hebräischen Dichtern. Dieser Hang zur leeren Affektation und überladenen Manieriertheit äußerte sich auch in der krankhaften Sammelwut und kindlichen Freude an jeglicher Art von Raritäten, die für diese Periode besonders charakteristisch ist. In den großen Kollektionen Kaiser Rudolfs II. In der Prager Burg fanden sich zwischen den erlesensten Kunstschätzen Schachteln mit Magnetsteinen und indianischen Federn, Alraunwurzeln, 3 Sackpfeifen, 2 eiserne Nägel aus der Arche Noah, ein Krokodil in einem Futteral, ein Stein, der da wächst, ein Monstrum mit 2 Köpfen, ein Fell, welches vom Himmel gefallen, allerlei seltene Meeresfische, darunter einer Fledermaus, Zitat Ende. In dieselbe Linie gehört das wahllose Antikisieren und geschmacklose Prunken mit allen erdenklichen mythologischen, archäologischen und philologischen Reminiszenzen. So wird zum Beispiel vor Elisabeth ein großes Maskenfest, das Urteil des Paris, aufgeführt. In den Gärten tummeln sich Waldnymphen, auf den Terrassen Satyren und in den Teichen Nereiden und Tritonen. Diana kommt der Königin entgegen, erklärt sie für das Urbild unbefleckter Keuschheit und lädt sie in ihre Gebüsche ein, wo sie vor den Nachstellungen Akteons sicher sei. Schließlich wird Paris der Prozess gemacht, weil er nicht Elisabeth, sondern Venus den Apfel gegeben habe. Auf der königlichen Tafel erschienen Pasteten, die ovidische Verwandlungen darstellten, und man erzählte sich von einem Rosinenkuchen, worauf die Zerstörung Trojas zu sehen war. Ein andermal näherte sich der Königin Cupido inmitten einer Schar von olympischen Göttern und überreichte ihr einen goldenen Pfeil, den schärfsten seines Köchers, der, von so unwiderstehlichen Reizen gelenkt, auch das härteste Herz verwunden müsse. Sie war damals 50 Jahre alt. Französischer Klassizismus und Spieloper-Naturalismus. Seine stärkste Einflusssphäre hatte aber der Klassizismus schon damals in Frankreich. Durch die Konsolidierung der Monarchie wurde Paris allmählich der beherrschende, alle Kräfte an sich heransaugende Mittelpunkt, das große Repräsentationszentrum des Landes, das es bis zum heutigen Tage geblieben ist. Die Literatur, die Architektur, die Mode, der Lebensstil, alles orientierte sich an der Hauptstadt. Seit Franz I. Gehen alle Wandlungen der Bauform vom Hof, von der Residenz aus. Die Sorbonne ist in allen theologischen und wissenschaftlichen Fragen die absolute Autorität. Paris ist Frankreich. Der eigentliche Begründer des französischen Klassizismus in der Poesie ist François de Malherbe, der, wie Boileau berühmt, die Muse zu den Regeln der Pflicht zurückgeführt hat. Zitat Ende. Er ist der Vater jener korrekten und pathetischen, nüchternen und graziösen Dichtungsweise, die in Frankreich bis ins 19. Jahrhundert regiert hat. Er hat den Alexandriner zur fast absoluten Herrschaft erhoben, jenes ebenso biegsame wie eintönige Versmaß, in dem sich, gerade weil es so nichtssagend ist, mit Leichtigkeit alles sagen lässt. Und um dieselbe Zeit ist ein zweites Element in die französische Literatur eingetreten, das für sie ebenso typisch geblieben ist. Honoré d'Urfé schrieb seinen berühmten Schäferroman Astrée und schuf damit das Vorbild für jenen kalt-sentimentalen, verlogenen Spieloper-Naturalismus, der 2 Jahrhunderte lang die Franzosen begeistert hat. Sein Celadon ist ebenso wie Don Juan oder Don Quixote aus einem Individuum ein Begriff geworden und seine geschminkten Theaterhirten und parfümierten Nymphen, deren lüsternde Keuschheit sich zur natürlichen Sinnlichkeit verhält wie das Dekolleté zur Nacktheit, beleben noch die Vorstellungswelt Rousseaus. Der Skeptiker aus Lebensbejahung. In der Architektur hat der französische Stil schon damals einen Höhepunkt erreicht. In den Schlössern des 16. Jahrhunderts hat sich die Oberschicht der Vornehmen und Geistigen, die auf den Gipfeln wandeln, ein strahlendes Symbol errichtet. Diese Bauwerke sind genauso wie die Weltanschauung und Lebensform dieser Menschen. Heiter und elegant, aber etwas prosaisch. Voll Licht und weiter Aussicht, aber ohne rechte Wärme. Wohlklingend und klar gegliedert, aber ohne den grandiosen Wurf ihrer italienischen Vorbilder. Bilderreich und kostbar kassettiert, aber von sparsamer Innenarchitektur. luftig und geräumig, aber ein wenig kahl wirkend. Und eben doch Schlösser, isoliert, abgeriegelt und auf sich selbst gestellt. Man wird vielleicht schon bemerkt haben, dass wir von Montaigne reden. Bei den zukünftigen Historikern der Philosophie, soweit sie sich überhaupt dazu herablassen, sich mit einem so unphilosophisch klaren und weltkundigen Denker zu befassen, figuriert Montaigne als der Typus des Skeptikers. Allein bei Montaigne fließt die Skepsis nicht aus einseitiger Verneinung, sondern aus allseitiger Bejahung. Er ist der Mensch, der zu viel weiß, um noch etwas Positives behaupten zu können, der keinen bestimmten Standpunkt einzunehmen vermag, weil er alle Standpunkte einzunehmen vermag, dessen Denkapparat zu weiträumig ist, um an Platzmangel zu leiden, nämlich an einem System. Der Skeptiker im Sinne Montaignes ist ein leidenschaftlicher Freund der goldenen Mitte. Er ist das Zünglein an der Waage, wie Emerson sagt. Er will weder die Welt beherrschen, noch sich ihr willenlos hingeben. Er will sie betrachten. Sein Wahlspruch ist Dantes wunderbares Wort: Non ci badar, guarda e passa. Blick hin und geh vorüber. Das ist die beste Stellung, die man zum Weltlauf einnehmen kann. Oder wie Byron gesagt hat: Ich betrachte mich als ein Wesen, das von der Hand Gottes in die Mitte eines großen Theaters gesetzt wurde. Der Skeptiker weiß alles, versteht alles und belächelt alles. Der Idealist nimmt die Wirklichkeit nicht ernst. Demgegenüber sagt der Realist zum Idealisten: Ich nehme deine Welt der Ideen nicht ernst. Und der Skeptiker nimmt alle beide nicht ernst. Für ihn ist die Welt nichts als eine ewige Schaukel. Alle Dinge schaukeln ohne Unterlass, heißt es in den Essays. Die Erde, die Felsen des Kaukasus, die ägyptischen Pyramiden. Die Beständigkeit selbst ist nichts als eine schwächer geschwungene Schaukel. Montaignes Gemütsart war wie eine wohltätige Mischung aus behaglicher Lebensfreude und einem beunruhigenden Hang zur Introspektion. Ich bin von Haus aus nicht melancholisch, sondern grüblerisch, sagt er von sich selbst. Das Leben an sich ist in seinen Augen weder ein Gut noch ein Übel. Es ist der Raum des Guten und des Übels, je nachdem, was du hineinlegst. Ein Gedanke, den wir bei Shakespeare wiederfinden. Und in Bereitschaft sein ist auch ihm alles. Ich singe und sage mir beständig vor: Alles, was eines Tages geschehen kann, kann noch heute geschehen. Zitat Ende. Er war zweifellos ein Stoiker, aber der liebenswürdigste und menschlichste, der je gelebt hat. Den letzten Zweck des Daseins erblickt er im Vergnügen. Selbst bei der Tugend ist das Endziel, auf das wir es abgesehen haben, die Wollust. Dieser Wollust sollten wir den Namen des angenehmsten, süßesten und natürlichsten Genusses geben. Zitat Ende. Er war also zweifellos ein Epikureer, aber einer der spirituellsten und veredeltsten, die je gelebt haben. Der Zentralzweck seiner ganzen Philosophie aber war die Selbstbeobachtung und Selbstschilderung. Ich studiere mich selbst. Das ist meine Metaphysik und Physik. Und der Mensch, an der Hand Montaignes auf sich selbst gelenkt, auf die liebevolle und rücksichtslose Erforschung seiner Besonderheiten und Idiotismen, Irrationalismen und Paradoxien, Zweideutigkeiten und Hintergründe, muss notwendig zum Skeptiker werden, indem er erkennt, dass er sich nicht auskennt. Der Montaigne-Mensch. Der von Montaigne geschaffene Typus des heiteren Weltmenschen, der starke Neigungen mit schwachen Überzeugungen verbindet und stets gleich bereit ist, zu genießen und zu sterben, begegnet uns allenthalben in den höheren Kreisen. Doch waren nur die wenigsten imstande, der Gefahr der Moral Insanity zu entgehen, die in jedem konsequenten Skeptizismus verborgen liegt. Auch haben sie Montaignes tapferen Wirklichkeitssinn zumeist zu massiv genommen. Aber sie alle haben Montaigne im Blut. Sowohl seinen Zweifel wie seinen Sensualismus. Der selbstprüferische und menschenkennerische Wilhelm von Oranien, dessen sprichwörtliche Schweigsamkeit nichts war als Skepsis, nämlich die Erkenntnis, dass das Wort die Wahrheit tötet, und der, obgleich der stärkste Vorkämpfer des Protestantismus, im tiefsten Inneren in Glaubensdingen völlig gleichgültig war. Die kühle Realpolitikerin Elisabeth, die als Hort der Reformation gepriesen wurde und gleichwohl ebenso neutral empfand, die sogar politisch völlig parteilose Katharina von Medici, die mit der Leidenschaft einer Morphinistin nach dem Opiat der Macht lechzend nur um jeden Preis herrschen will, ob durch Guisen oder Hugenotten, Spanier oder Franzosen, Adel oder Volk, ist ihr völlig gleichgültig. Der ebenso blind, machtgierige Essex, der spottlustige Cecil, der konfessionell, ob schon nicht religiös, indifferente Kepler, vor allem aber Heinrich IV., der größte Regent des Zeitalters. Er durchschaut mit seinem souveränen Scharfblick beide Parteien, wie sie wirklich sind, erkennt, dass sie so, wie sie sind, alle beide Unrecht haben und vermag so beiden gerecht zu werden. Daneben aber macht er die ebenso sachliche Erkenntnis, dass die kompakten Genüsse des Daseins, schöne Weiber und Kleider, Landhäuser, Gärten und Pferde, guter Wein und ein Huhn im Topf auch nicht zu verachten sind. Aber auch Hamlet hat Montaigne gelesen und gelangt durch ihn zu der tiefen Einsicht, dass jeder Handelnde, indem er Partei ergreift, notwendig, beschränkt, ungerecht, grausam sein muss, dass die Tat der Unsinn ist. Jakob Böhme. Selbst in dem vollkommensten philosophischen Antipoden Montaignes, dem schwerblütigen und eigensinnigen, dumpfen und dunklen Jakob Böhme, lebt etwas vom montaignischen Geiste. Denn keiner hat das Prinzip der Coincidentia oppositorum, der Widersprüchlichkeit der Welt und des Menschen, so bohrend durchgedacht, so allseitig beleuchtet wie dieser tiefgründige Schustermeister. Eines Tages bemerkte er ein dummes altes Zinngefäß, in dem sich die Sonne spiegelte, und sagte sich mit Erstaunen: Dies ist nur ein schlechter, grober Zinnkrug, und doch ist in ihm die ganze Sonne. Darauf wurde er, was man tiefsinnig nennt, zog sich zurück und schrieb eines der schönsten theosophischen Bücher. Es war ihm die plötzliche Einsicht aufgegangen, dass alles auf dieser Welt sich nur an seinem Gegensatze zu offenbaren vermöge. Das Licht an der Finsternis, das Gute am Bösen, das Ja am Nein, Gott an der Welt, seine Liebe an seinem Zorn und dass daher alles Sein nicht nur aus Gegensätzen bestehe, sondern auch durch Gegensätze. Denn ihnen allein verdankt es seine Existenz. Giordano Bruno. Auch der sublimste und universellste Kopf des Zeitalters, Giordano Bruno, hat die Coincidentia oppositorum zu einem Kardinalbegriff seines Systems gemacht. Die Koinzidenz der Gegensätze, sagt er, ist eine Zauberformel der Philosophie. Seine genialen Intuitionen sind seinen Zeitgenossen um mehrere Jahrhunderte vorausgeeilt. Er begann als Dominikaner, verließ jedoch wegen Ketzerei beargwöhnt den Orden und führte ein unruhiges Wanderleben durch Italien, Frankreich, England und Deutschland. Er erwarb in Toulouse den philosophischen Doktorgrad, gewann in Paris zahlreiche begeisterte Anhänger, hielt in Oxford und in Wittenberg vielbesuchte astronomische und philosophische Vorlesungen, war überall wegen seiner freien Weltanschauungen und seiner Spottlust Verfolgungen ausgesetzt und wurde von der Inquisition bei der Rückkehr in seine Heimat verhaftet, nach jahrelangen vergeblichen Versuchen, eine Ableugnung seiner Lehren zu erreichen, im Jahr 1600 in Rom verbrannt. Wilhelm Dilthey weist einmal darauf hin, dass Bruno der Sohn des Landstrichs zwischen Vesuv und Mittelmeer gewesen sei. Und in der Tat, er war selber ein Vesuv, feurige und formlose Schlacken auswerfend, alle Welt durch die Pracht und Kraft seiner vulkanischen Ausbrüche in Bewunderung und Schrecken versetzend, sich in seiner eigenen Glut verzehrend und eines Tages zur Asche verbrannt. Er war ebenso sehr Dichter wie Philosoph, aber diese beiden Gaben ergänzten sich nicht in seiner Seele, sondern lagen in tragischem Kampfe miteinander, weshalb er nur gigantische Zwittergeburten zutage gefördert hat. Auch in ihm ist etwas von der Bilderwut und Übertreibungssucht des Gongorismus, aber zu unheimlicher Dämonie gesteigert. Gott ist ihm das schlechthin Unerkennbare. Er wohnt in einem Licht, zu dem irdische Einsicht niemals gelangen kann. Wir sehen sowohl die Statue, aber nicht den Bildhauer. Von der göttlichen Substanz können wir nur eine Spur erkennen, eine entfernte Wirkung. Wir vermögen sie nicht anders als im Spiegel, im Schatten, im Rätsel zu erkennen. Von da gelangte er aber zu einem ziemlich eindeutigen Pantheismus. Die spinozistische Formel Deus sive natura findet sich schon bei ihm. Nur im Glauben der Einsichtslosen bilden Gott und die Natur einen Gegensatz. Zitat Ende. Und das Prinzip der Monade hat Leibniz von ihm übernommen und zum Siege geführt. Seine Lehren hierüber decken sich vollkommen mit denen Leibnizens. Es gibt ein mathematisches Minimum, den Punkt, ein physikalisches Minimum, das Atom, ein metaphysisches Minimum, die Monade. Jede dieser Monaden ist ein Spiegel des Alls, jede ewig, nur die Verbindung wechselt. Die Monaden sind daher die Gottheit selbst, die, obgleich eine unspaltbare Einheit, doch in jeder einzelnen von ihnen sich als eine besondere Erscheinungsform darstellt. Gleich wie in jedem Teilchen des Organismus die organische Kraft, in jeder Einzelheit des Kunstwerks die künstlerische Kraft ungeteilt enthalten ist und sich doch eigenartig manifestiert. Omnia ubique. Wie die Erde sich gleichzeitig um die eigene Achse und um die Sonne bewegt, so folgt jedes Ding sowohl seinem besonderen Lebensgesetz wie dem allgemeinen Weltgesetz. Der Tod der Monade ist ebenso wenig ein Übergang ins Nichts, wie ihre Geburt ein Hervorgehen aus dem Nichts ist. Durch diese Spekulationen ist also Bruno der Lehrer der beiden größten Philosophen des Jahrhunderts geworden, in dessen ersten Jahr sein Leib den Flammen übergeben wurde. Sein Einfluss reicht aber noch viel weiter. Hamann, der tiefste Denker der deutschen Aufklärung, hat an ihm angeknüpft und noch Schelling nannte eine seiner Schriften Bruno oder das natürliche und göttliche Prinzip der Dinge. Noch erstaunlicher aber sind Brunos Antizipationen auf dem Gebiet der Astronomie. Er ist der Vollender des kopernikanischen Systems und der Vorläufer Galileis. Er lehrte, dass die Erde nur eine annähernde Kugelgestalt besitze und an den Polen abgeplattet sei, dass auch die Sonne um ihre eigene Achse rotiere, dass alle Fixsterne Sonnen seien, um die sich zahlreiche wegen ihrer Entfernung für uns unsichtbare Planeten bewegen. Er hat die Theorie vom Weltäther aufgestellt, die erst in allerneuester Zeit zur Geltung gelangt ist. Er hatte sogar eine Ahnung von der Relativitätstheorie, indem er lehrte, es gebe ebenso viele Zeiten, als es Sterne gibt. Ja, einzelne seiner Ansichten greifen selbst über den Stand unserer jetzigen Wissenschaft hinaus und gehören der Zukunft an. Es sind seine Hypothesen über den Zustand der Weltkörper. Im Kosmos, wie er in sich dachte, kreisen zahllose Sterne und Weltkugeln, Sonnen und Erden. Von diesen Gestirnen ist keines in der Mitte. Denn das Universum ist nach allen Seiten hin gleich unermesslich. Es gibt vielmehr ebenso viele Mittelpunkte der Welt, als es Welten, ja Atome gibt. Alle Gestirne sind Individuen, Kolossalorganismen und im Verhältnis zu noch größeren Weltindividuen wiederum nur Teile und Organe. All diese Riesenkörper sind aus denselben Elementen aufgebaut. Es wirken daher in ihnen auch dieselben uns wohlbekannten Kräfte. Wer meint, es gäbe nicht mehr Planeten, als wir kennen, ist ungefähr ebenso vernünftig wie einer, der glaubt, es flögen nicht mehr Vögel durch die Luft, also soeben aus seinem kleinen Fenster beobachtet hat. Zitat Ende. Nur ein ganz Törichter kann die Ansicht haben, im unendlichen Raum auf den zahllosen Riesenwelten, von denen gewiss die meisten auf einem besseren Lose begabt sind als wir, gäbe es nichts anderes als Licht, das wir auf ihnen wahrnehmen. Es ist geradezu albern anzunehmen, es gäbe keine anderen Lebewesen, keine anderen Denkvermögen, keine anderen Sinne als die uns bekannten. Mit dieser intuitiven Erkenntnis hat Bruno selbst unsere heutigen Astronomen weit überflügelt, die in kleinlicher Vorsicht und bornierter Pedanterie nicht wagen, über die armseligen Tatsachen hinauszugehen, die ihnen ihre angebeteten Röhren enthüllen. Immer wieder bekommen wir von Gelehrten, das heißt Menschen, die nur die eine Seite irgendeiner Wahrheit erblickt haben, die Versicherung zu hören, der Mond sei eine tote Erde, die Sonne sei nur dazu da, um Licht und Wärme zu spenden. Aber Leben sei auf ihr unmöglich. Der Mars habe vielleicht einmal hochintelligente Wesen beherbergt, aber das ist schon längst vorbei. Aber dies und dergleichen ist anthropomorphistisches Geschwätz hochmütiger und engstirniger Stubenmenschen. Es ist ganz und gar ausgeschlossen, dass es eine Erde gibt, die tot ist. Das würde ihrem Begriff völlig widersprechen. Erde heißt Leben und Heimat von Leben. Wie kann so etwas jemals tot sein? Und die Sonne? Wie könnte sie so viel Leben auf so vielen Planeten schaffen, erhalten, steigern, erneuern, wenn sie nicht selbst ein unerschöpflicher Lebensherd wäre? Oder sollte sie wirklich ihre ungeheuren schöpferischen Energien nur für ihre Trabanten aufbrauchen, für sich aber gar nichts davon verwenden? Und was den Mars anbelangt, so ist es, wenn dort jemals Leben war, völlig ausgeschlossen, dass heute keines mehr dort ist. Leben hat die Tendenz, sich immer mehr zu verbreiten, zu erhöhen, zu vervielfältigen. Lässt sich im Ernst daran zweifeln, dass die Mission aller gottgeschaffenen Wesen, sich vollkommen zu vergeistigen, nicht schon auf vielen Weltkörpern erreicht ist? Jeder Weltkörper stellt eine Stufe der Vollkommenheit dar, das heißt einen der möglichen Grade der Vergeistigung. Jeder ist belebt, bevölkert, in der Entwicklung nach oben begriffen. Wenn auch seine Bewohner vielleicht nicht immer so aussehen wie ein Professor der Astronomie. Francis Bacon. Es ist natürlich, dass Bruno, der sogar unserer Zeit noch in so vielem voraus ist, von fast allen Mitlebenden entweder als teuflischer Irrlehrer oder als grotesker Fantast angesehen wurde. Der Philosoph, der klar und bestimmt aussprach, was alle Welt dachte, war Francis Bacon. Kein abgrundtiefer Vulkan wie Bruno, kein im Dunkel ringender Gottsucher wie Böhme, kein fein nerviger Seelenanatom wie Montaigne, kein feuriges Weltauge wie Shakespeare, aber ein besonnener und eindrucksvoller Sprecher, der es verstand, das Streben seines Zeitalters in scharf geprägten Worten deutlich zusammenfassen und glänzend zu formulieren. Es ist wesentlich für ihn, dass er Engländer war. Nur von England konnte eine solche Philosophie ausgehen. Der Aufstieg Englands. England ist während des 16. Jahrhunderts von einem mittelalterlichen Kleinstaat zu einem modernen europäischen Großmacht emporgestiegen, nicht durch seine Herrscher, wie die loyale Legende berichtet, sondern trotz seinen Herrschern, die fast alle mittelmäßig und zum Teil niederträchtig waren. Heinrich VIII. Sind wir schon einige Male begegnet. Selbst Shakespeare hat in seiner bestellten Hofdichtung mit allen virtuosen Retuschen nicht vermocht, etwas anderes als das Bild eines rohen und tückischen Despoten zu geben. Man braucht nur Holbeins Porträt ansehen, um von diesem brillant geschmückten Fleischermeister, dieser vernichtenden Inkarnation bestialischer Energie und unersättlicher Vitalität eine Vorstellung zu bekommen. Sein Sohn Eduard VI., der allem Anschein nach sehr begabt war, starb in sehr jungen Jahren. Nach ihm bestieg die blutige Mary den Thron, eine verbitterte alte Jungfer und verbohrte Bigotte, die, ganz unter dem Einfluss ihres Gatten Philipps II., in den sie zeitlebens unglücklich verliebt war, mit den brutalsten Mitteln die katholische Restauration anstrebte und im Krieg gegen Frankreich, den sie an der Seite Spaniens führte, Calais verlor, was ihr die Engländer noch mehr verübelten als ihre grausamen Reaktionsversuche. Hätte sie nur einige Jahre länger regiert, so wäre es schon damals zu einer Revolution gekommen. Ihre Nachfolgerin war die große Elisabeth, eine kluge und zielbewusste, aber maßlos eitle und egoistische Frau, von jener brutalen Skrupellosigkeit, kalten Hinterlist und scheinheiligen Prüderie, die die Feinde Englands als typisch national bezeichnen. Jedenfalls war der Kant in ihr bereits zur vollendeter Meisterschaft entwickelt. Jene Eigenschaft, für die keine andere Sprache ein bezeichnendes Wort hat, weil kein anderes Volk etwas besitzt, das ihr entspricht. Was ist Kant? Kant ist nicht Verlogenheit, ist nicht Heuchelei oder dergleichen, sondern etwas Komplizierteres. Kant ist ein Talent, das Talent nämlich, alles für gut und wahr zu halten, was einem jeweils praktische Vorteile bringt. Wenn dem Engländer etwas aus irgendeinem Grunde unangenehm ist, so beschließt er, in seinem Unterbewusstsein natürlich, es für eine Sünde oder eine Unwahrheit zu erklären. Er hat also die merkwürdige Fähigkeit, nicht etwa bloß gegen andere, sondern auch gegen sich selbst perfid zu sein. Und er betätigt diese Fähigkeit mit dem besten Gewissen, was ganz natürlich ist, denn er handelt in der Ausübung eines Instinkts. Kant ist etwas, das man ehrliche Verlogenheit nennen könnte oder die Gabe, sich selbst hineinzulegen. Die beiden berüchtigsten Flecken der Regierung Elisabeths sind die beiden Hinrichtungsprozesse gegen Essex und Maria Stuart. Sie war beide Male als Königin und als Politikerin im Recht. Essex war ein Hochverräter und Maria Stuart das Haupt zahlreicher gefährlicher Verschwörungen. Nur das gereicht ihr zur Unehre, dass sie beide Male ihr blutiges Recht nicht einfach vollzogen hat, sondern auch noch den Ruhm der weiblichen Milde und christlichen Barmherzigkeit für sich einheimsen wollte. Auch ihre vielen Liebhaber wird ihr kein vernünftiger Mensch zum Vorwurf machen, wohl aber die unverfrorene Tartüferie, mit der sie sich während ihrer ganzen Regierung als jungfräuliche Königin feiern ließ und zum Beispiel gestattete, dass die erste englische Kolonie von Walter Raleigh, der es selber besser wissen musste, nach ihr Virginien genannt wurde. Hierin stand sie tief unter ihrer tödlichen Rivalin Maria Stuart, die in ihrem Leben vielleicht ebenso viele Verbrechen begangen hat, aber keines in kalter Berechnung und sicherlich weniger Fehltritte, aber sich zu ihnen offen bekannte. Als Marias Liebhaber Boswell ihren Gatten Darnley in die Luft sprengte, geriet ganz Schottland in Aufruhr. Als Elisabeths Günstling Leicester seine Gattin vergiftete, schwieg die öffentliche Meinung, denn es war viel schlauer arrangiert. Geschicklichkeit hat aber für Mörder niemals als besondere Entschuldigung gegolten. Als Elisabeth nach 45-jähriger Regierung starb, gelangte Jakob I., der Sohn der Maria Stuart und Urenkel der Tochter Heinrich Tudors, zur Herrschaft und vereinigte in seiner Person die Kronen, aber auch die schlechten Eigenschaften der beiden feindlichen Häuser. Den herrschsüchtigen Eigensinn und Hochmut der Tudors und die Trägheit und moralische Verantwortungslosigkeit des Stuarts. Sein Vater war wahrscheinlich Marias Sekretär, der hässliche David Riccio, der von Darnley auf die bestialischste Weise umgebracht worden war. Seine Gestalt war plump und unansehlich, sein Kopf dick, sein Bart dünn, seine Augen hervorquellend, seine Rede stotternd und misstönend. Man sagte, dass er die Worte mehr herausspuckte, als artikuliere. Er war ungemein furchtsam und misstrauisch, konnte keine blanke Waffe sehen und lebte in beständiger Angst vor Verschwörungen und Attentaten. Er war ebenso kindisch eitel wie seine Vorgängerin, aber viel unvernünftiger, denn er vertrug nur Ansichten, die mit den seinigen übereinstimmten. Besonders stolz war er auf seine theologische Bildung, die er zum Schrecken seiner Umgebung fortwährend in den spitzfindigsten Debatten zur Schau stellte. Seine zweite Passion waren schöne junge Menschen, die alles von ihm erreichen konnten, auch wenn sie noch so unbedeutend und vulgär waren. Obgleich er mit seinen zappelnden Bewegungen, seinem unbeholfenen Gang und seinen bäuerischen Manieren das Gegenteil einer königlichen Erscheinung war, so war doch kein Herrscher von seinem Gottesgnadentum so überzeugt wie er. Er hielt sich für den unumschränkten Diktator über Leben, Eigentum und Meinungen seiner Untertanen und dies in einer Zeit und in einer Nation, die für solche Theorien nichts weniger als empfänglich war. Da es ihm außerdem völlig am politischen Takt und Überblick fehlte, so lag er ununterbrochen mit seinen Parlamenten im Streit. Der offene Aufruhr kam aber erst unter seinem Nachfolger zum Ausbruch. Als er zu Ende regiert hatte, sagte man, Großbritannien ist kleiner als Britannien. Katja, vielen Dank zunächst einmal fürs Lesen. Ja, gerne. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen besonderen Bezug? Nein, eigentlich nicht. Ich muss sagen, immer wieder bin ich über den Namen gestolpert und auch die Kulturgeschichte ist natürlich irgendwie immer ein Thema und man weiß, dass sie existiert, man weiß, dass sie unglaublich viele Seiten hat und voller Wissen steckt. Aber so richtig gelesen habe ich sie nicht, sondern mir sie erst jetzt hergenommen, einfach auch durch deinen Aufruf und durch dein Projekt, das du hier verfolgst. Und ich bin dir auch sehr dankbar dafür, weil es haben sich da jetzt ungeahnte Welten aufgetan für mich. Das freut mich natürlich zu hören. Wie geht's dir mit diesem prononciert subjektivistischen Geschichtsbild? Ja, also da ich ja heute in erster Linie als Leserin da bin und nicht irgendwie als Wissenschaftsforscherin oder Sozialwissenschaftlerin, muss ich sagen, geht es mir schon einmal sehr gut damit. Also es ist so, als Leserin alleine mag ich die Sprache, ich mag den Sarkasmus, dieses auch manchmal Süffisante, all diese Dinge, die wirklich hemmungslos subjektiv daher spaziert kommen. Und auch als Wissenschaftsforscherin interessiert mich das natürlich insgesamt als Phänomen, weil ja ich dem Glauben anheimgefallen bin, dass es so etwas wie eine Wissenschaftlichkeit in dem Sinn ja nicht gibt, sondern dass das ein Ideal ist, an das man irgendwie anstreben kann. Und Friedel ja sehr frech dieses Ideal von Anfang an in den Wind bläst und irgendwie auch sagt, was er da macht, ist subjektiv und er steht dazu. Und ja auch sich selbstständig hineinschreibt in den Text, hat man zumindest das Gefühl, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, ob das ist, aber das Gefühl hatte ich beim Lesen. Und sich ja ständig wie in eine Art Dialog setzt zu dem historischen Helden, die er da herauspickt oder zunichte macht und in den Boden stampft. Ja. Und das ist etwas, was eine Erkenntnis ist, die sicherlich in seiner Zeit noch nicht so vorherrschend war. Also wenn ich denke, so Jahrhundertwende, wo ja auch jetzt abgesehen von irgendwelchen jetzt noch romantisch-vitalistischen Strömungen ja auch der Positivismus vor allem in Wien seine Wiege hatte, nicht? Und wo es darum ging, natürlich Klarheiten zu schaffen, radikal irgendwelchen subjektiven Dingen auch abzusagen und sich gegen diese zu stellen, was natürlich was durchaus politisch verständlich war und was ich da jetzt auch nicht kritisieren möchte, weil das in der Zeit auch eine wichtige, wie soll ich sagen, ein wichtiges Unterfangen war, das auch zu tun, ist er natürlich da, ja, einer der wenigeren, weil das ist sicher eine Sache, die eher an der Peripherie der Wissenschaften passiert ist oder sagen wir mal so, der Kulturgeschichtsschreibung passiert ist, dass Leute sich getraut haben, offen in diesem Klima auch noch zu ihrem Subjektivismus zu stehen und einfach zu sagen, ich schreibe das, ich nehme das heraus, den finde ich gut, den finde ich schlecht und so weiter. Und auch aus einem, wie soll ich sagen, aus so einer Weltraison heraus, also zu glauben, dass man selbst diese Weltraison besitzt und aus der heraus auch ein Urteil fällen kann. Das ist etwas, was natürlich zu der Zeit auch vorgeherrscht hat, aber eben gerade in Wien im Vergleich zu den anderen Strömungen sicher auch irgendwie auf eine gewisse Weise mutig war. Ja, Friedel beruft sich darauf, dass er ja ein Dilettant ist und er wildert ja auch in den Gefilden der Kunsthistorikerinnen, insofern als er nicht vom Fach ist, er ist ein promovierter Philosoph gewesen. Mhm. Er hat über Novalis promoviert bei einem Professor Jodl, gibt es auch irgendwo. So ein, er beschreibt das einmal als ganz witzige Situation, wo er dann überraschenderweise als Doktor die Universität verlassen hat, nach einem ganz witzigen Gespräch mit seinem Professor, so ungefähr beschreibt er das. Diese Philosophen, die können sich das leisten. Ja, wobei man natürlich dazu sagen musste, dass ich glaube zu wissen, dass Philosophie in der Zeit ja schon sehr historisch betrieben wurde. Das heißt, eine fundierte philosophische Ausbildung zu der Zeit war eine sehr historische, wobei es eine ideengeschichtlich historische war und vermutlich weniger jetzt an reinen sozialen Fakten, die jetzt mich als Sozialwissenschaftlerin interessieren würden, natürlich orientiert waren. Und ja, aber klar, wenn man in Ideengeschichten wildert, kann man sich auch einiges erlauben. Da geht es um Diskurse und er ist des Diskurses auch sehr mächtig. Beim selben Professor Jodl hat übrigens auch Otto Weininger dissertiert. Interessant. Ja, das passt. Also das macht für mich irgendwie total Sinn. Das ist irgendwie, mir kommt vor, all diese da gibt es ja wahrscheinlich auch noch einige mehr in diesem Kreis, die man da dazu zählen könnte. Das wage ich jetzt alles hier nicht als Theorie aufzustellen oder als Faktum. Aber was schon so mitschwingt, ist wohl so eine gewisse Sehnsucht, was man sicher auch bei Weininger finden kann, nur auf eine, wie soll ich sagen, halt andere Ausdrucksform. Aber so diese allgemeine, so ein bisschen ein Weltschmerz und eine allgemeine Sehnsucht, ich glaube, das kann man da schon rauslesen bei beiden, wenn man vielleicht eine andere Art von Radikalität natürlich, die dann die beiden wieder nicht verbindet, aber ja. Ja, er hat doch den von dir, wie wir vorher gesprochen haben, erwähnten Oswald Spengler durchaus geschätzt und verehrt. Wobei das haben einige gemacht. Der Heidegger hat ja auch den Spengler sehr gemocht. Aber was mich noch besonders fasziniert, ist eben diese dieser Zugang zum Historischen. Also, dass er ja das auch wirklich bewusst macht. Er nennt es dann dilettantisch. Das ist natürlich auch immer ein Schutzmäntelchen. Wenn man sich als Dilettant bezeichnet, kann man nicht so schnell angegriffen werden. Und als Schauspieler, glaube ich, weiß er ganz genau, was er da tut. Und auch Kabarettist, ne? Habe ich ja gelesen, dass er war. Ich finde aber eben das, was er macht, im Sinne, dass er bewusst die Historie von heute liest und sich auch bewusst in Dialog mit ihr setzt und eben nicht versucht, so zu tun, als ob er das Historische in den damaligen Augen und in der damaligen Bewusstseinsstufe irgendwie interpretieren würde. Dafür liebe ich ihn, habe ich ihn gleich geliebt, weil das ist einfach etwas, das ist erst spät nach ihm eigentlich aufgekommen als Idee, dass das vielleicht so sein könnte, dass man das sowieso grundsätzlich macht, weil man gar nicht fähig ist, es anders zu tun. Ja, er ist sich sehr bewusst, dass er sein eigenes Zeitalter vor allem beschreibt, indem er über ein vergangenes Zeitalter berichtet. Genau, und ich glaube, er hatte ja sogar so ein Zitat am Anfang der Kulturgeschichte, ja. Ja, da kann ich nur die ersten Sendungen empfehlen. Naja, das werde ich jetzt alles nachholen. Jetzt habe ich wirklich das vesuvische Feuer hat mich erfasst. Das freut mich zu hören. Das ist ja so, weil das ist ja das Lustige, wenn man eben liest, seine Beschreibung von Giordano Bruno, dieser Pathos, den man ihm zugesteht einfach, ja, da merkt man, den findet er toll, den findet er leibernd. Ja. Das ist jetzt der Typ, in dem er sich auch irgendwie selber wiedersehen kann. Und wie gesagt, ich bin jetzt keine Friedel-Expertin, aber wenn ich so nachdenke, was ich so über Bruno weiß, dann gibt es da sicher auch Parallelen oder er sieht sich parallel, sei es jetzt seine Haltung zur Religion, sei es seine Haltung zum Skeptizismus oder zum, auch diese kritische Haltung einfach gegenüber allgemeingültigen Ideologien. Und Bruno, sollte man vielleicht dazu sagen, also Friedel wurde ja von den Nazis verboten, auch mehr oder weniger umgebracht, soweit sagt die Legende, nicht? Er hat sich aus dem Fenster gestürzt. Er hat selbst noch begangen, ja. Genau, vor der Tür gestanden ist, sagt die Legende zumindest. Das Verbot hat er natürlich noch miterlebt, weil das war genau. Ja in Deutschland schon vorher. Dann hat sein Münchner Verlag Beck praktisch in die Schweiz zu Phaidon übersiedelt. Aha. Ja, so ist das passiert. Da gab es... gibt es Anekdoten, die ganz gut belegt sind von Verhandlungen zwischen Friedel und dem Beck persönlich zum Teil an der Grenze Deutsches Reich Österreich. Mhm. Sind sie tatsächlich irgendwo an der grünen Grenze, haben sie sich getroffen und haben Sachen verhandelt. Friedel hatte eben auch den Schweizer Verlag, deswegen Bertha Zuckerkandl stand ja mit dem Auto buchstäblich vor der Tür bei ihm und wollte ihn zur Emigration überreden. Aber er wollte nicht gehen. Er wollte explizit nicht. Ja. Er hatte einen Schweizer Verlag, er hatte zwei fast fertige Manuskripte in der Tasche, weil die Kulturgeschichte der Neuzeit sind ja eigentlich nur die ersten Teile eines groß angelegten Werkes einer Kulturgeschichte der Menschheit. Er hat es nicht getan, nein. Er hat Selbstmord begangen. Ja. Also direkt von den Nazis umgebracht kann man nicht sagen. Aber ja. Er hat Selbstmord begangen im Angesicht dessen, was er für die Zukunft wahrscheinlich recht gut eingeschätzt hat. Das war auch, wie sich in Tagebucheintragungen belegen lässt, durchaus eine überlegte Tat. Aha. Also der Sprung aus dem Fenster mag vielleicht spontan entschieden worden sein. Das kann schon sein, weil die SA an der Tür geläutet hat. So viel ist gesichert. Aus welchen Gründen auch immer, aber der Selbstmord an sich war schon überlegt. Also er spricht in Briefen auch davon, dass er sich schon seit langer Zeit reisefertig gemacht hätte und erwähnt zwei Sätze vorher eine Pistole. Also das ist schon sehr eindeutig gewesen. Ja, eindeutig. Gut, und dann ist es auch nicht weit hergeholt, dass natürlich Bruno dann eine Figur ist, die ihm auch besonders gut gefällt, weil auch der ist nicht von seinen Meinungen abgerückt, trotzdem ihm der Scheiterhaufen gedroht hat und hat das dann auch irgendwie über sich ergehen lassen. Und außerdem ist es ja so, dass auch eben die Werke Friedels waren verboten. Bruno, gut, das konnte er damals natürlich noch nicht wissen, Gott sei Dank. Aber Bruno, das ist ja auch eine lustige Geschichte. Die Werke wurden ja überhaupt erst vom Index genommen, der römisch-katholischen Kirche 1966, was ich weiß. Und ich glaube, erst im Jahr 2000 hat die Kirche zugegeben, dass die Verbrennung Brunos vielleicht doch nicht angemessen war im Jahr 1600. Also das sind dann schon Fakten, wo man sich denkt. Ist eigentlich erstaunlich, dass wir von diesem Denker heute noch so viel wissen. Obwohl, du meinst, trotz seiner Verbannung durch die... Naja, es wurde versucht von der, doch in dieser Hinsicht gerade sehr mächtigen katholischen Kirche, die Tradierung seines Werks zu unterbinden. Ja, Er hat weitergelebt. Er ist ja auch, wenn du wahrscheinlich nachschaust in den Internet-Enzyklopädien, wird wahrscheinlich der Name in vielen Zusammenhängen nicht mehr auftreten. Dort, wo ihn vielleicht auch Egon Friedell noch sogar richtig referenziert. Also ich habe kurz mal nachgesehen zum Begriff des Äthers. Bei der historischen Entwicklung dieses Begriffs taucht der Name Bruno in der deutschen Wikipedia zum Beispiel nicht mehr auf. Ja, das ist ja ganz interessant. Und wenn du aber ein bisschen das Werk von Bruno kennst und siehst, dass er sich immer mit Aristoteles auseinandergesetzt hat, auch kritisch und um sich von ihm zu distanzieren und eben genau dieser Ätherbegriff einer war, den er aber weitergedacht hat und auch aufgegriffen hat und dann die Begriffe wiederum in anderen Autoren weitergelebt haben, nicht, wie er ja auch sagt, Leibniz und so weiter, dann ist es natürlich so, dass er einerseits ganz verstrickt ist mit unserer Ideengeschichte, aber andererseits dann schlussendlich doch ausradiert wurde als Name. Wobei mir auffällt, also das ist jetzt auch nur eine ganz subjektive Einschätzung, aber mir fällt auf, dass der Name öfter wiederkehrt. Also es ist jetzt so, es gibt schon einige Bücher über ihn, auch Künstlerinnen beschäftigen sich mit der Figur des Giordano Bruno und so, und da gibt es ja auch, glaube ich, so ein bisschen einen Widerstreit, ob er jetzt Alchemist war oder schon so ein früher Wissenschaftler oder eigentlich ein Philosoph und so weiter, weil er sich ja eigentlich sehr stark auch gegen die Naturwissenschaften und gegen diese Mathematisierung gewendet hat. Etwas, was ja, glaube ich, ich bei Friedell auch heraushören kann, wenn er schimpft, wie etwas als tote Erde bezeichnet werden kann und all diese Sachen, die er eben zur Zeit des Wiener Kreises und so weiter in Wien sicher wo ja auch das wissenschaftliche Weltbild gepredigt wurde, durchaus vorherrschend waren. Also die ihn dann sicher verbindet mit Bruno. Bruno und Friedell sind da sicher auf einer Ebene in deren Kritikpunkten. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, Bruno ist jemand, der gerade auch wieder auftaucht. Du magst ja eigentlich einen anderen viel lieber, den Friedell oberflächlich betrachtet nur recht kurz da jetzt beschreibt. Wenn man genauer hinschaut, beschreibt er ihn eigentlich extrem ausführlich, indem er ihm das halbe Zeitalter eigentlich zuschreibt und widmet. Francis Bacon. Ja, also ich habe gesagt, ich weiß ein bisschen was über Francis Bacon. Der ist mir äußerst suspekt. Ich sage nicht, dass ich den mag. Wenn ich jetzt Egon Friedell wäre, würde ich ihm vielleicht ein bisschen mehr Platz widmen und würde ihn aber vielleicht auch sehr spöttisch behandeln, weil ja Francis Bacon, dem wird ja zum Beispiel der Spruch zugesprochen, Wissen ist Macht. Und Francis Bacon ist mir völlig klar, dass er hier gegen Bruno verliert, weil Francis Bacon war einer der Begründer der modernen Naturwissenschaft oder er wird immer als einer der Urväter genannt mit seinen Novum Organum und all diesen Dingen, dem Haus Salomons und der Ethik der Wissenschaft und all diesen Dingen. Also auch der Begründer des empirischen Blicks, das eben alles über Experimente und in Verbindung mit der Natur, also erforscht werden muss, also der Weg aus der Alchemie in die Wissenschaft und von der reinen Philosophie in die Naturwissenschaft. Und das ist natürlich etwas, was ich mir vorstellen kann, was Egon Friedell überhaupt nicht gut gefällt. Wobei ich ja dann sagen muss, er hat wohl großen Respekt vor diesem Mann, weil er widmet ihm ja einen Absatz. Und da ist er doch sehr höflich, ja. Also er schreibt über ihn, dass er glänzend zu formulieren wusste und deutlich zusammenfasst, scharf geprägten Worten und solche Begriffe verwendete. Aber er ist halt kein feuriges Weltauge wie Shakespeare, wobei darüber kann man ja streiten. Es gibt ja die Theorie, dass Bacon und Shakespeare in gewisser Weise eine Person waren. Er ist auch kein Seelenanatom wie Montaigne. Also er ist im Grunde, ja, ich weiß auch nicht genau, aber das kommt ja noch, ne? Das wird man dann in den weiteren Folgen dieser Serie noch zu hören bekommen, wie er zu Bacon steht. Er kam auch bereits. Ach so. Bacon ist eine der Figuren, die im ganzen Buch immer wieder Erwähnung finden. Interessant. Wahrscheinlich hat er ihm auch aus diesem Grund jetzt an dieser Stelle nur diese paar Sätze eigentlich gewidmet. Nein, Bacon wird immer wieder referenziert, wenn Themen aufkommen, wo er Bacon im Verhältnis sieht, genauso wie Emerson. Das ist auch eine der Figuren, die ich sehr Aber noch einmal kurz, zu Bacon. Wie ist das? Aber lässt er sich so eintauchen in Francis Bacon wie bei Giordano Bruno? Nein. Ja. Nein, die Emotion gehört schon, Bruno, das stimmt schon. Ja. Aber Friedel selbst war durchaus kein wissenschaftsfeindlicher Mensch. Er war ein großer Skeptiker von so. Der Typus der Wissenschaftler und damals waren es vor allem Wissenschaftler. Also insofern können wir uns die geschlechtsneutrale Formulierung jetzt sparen. Ja. Es waren zu seiner Zeit fast nur Männer oder nur Männer eigentlich am Werke. Und die sozusagen sich im Besitz der reinen Lehre wähnten und die reinen Handwerker sind, mit denen fängt er gar nichts an. Also über die macht er sich laufend lustig. Mhm. Die bedenkt er nur mit Zynismus und Spott. Auf der anderen Seite gibt es von ihm eine Novelle, eine kleine, die eine Parodie ist auf H.G. Wells, die Zeitmaschine, heißt Die Rückkehr des Zeitreisenden. Und aus der geht schon sehr klar hervor, dass er sich zumindest mit dem Phänomen der Zeitdilatation beschäftigt und es auch begriffen hat. Mhm. Also anhand der Probleme, auf die er seinen Zeitreisenden stoßen lässt und auch die Art, wie er die Probleme ihn überwinden lässt, er hat durchaus mit Einstein Bekanntschaft gemacht und auch was damit anfangen können, was, glaube ich, so außerhalb der physikalischen Szene zu der Zeit nicht so häufig war. Naja, ich weiß nicht, auch da kann ich jetzt nur Vermutungen anstellen, wie sowieso meistens. Es war schon zu der Zeit diese Idee des strukturalen Blicks oder des relationalen Blicks sehr gängig. Also es ist ja auch so, dass Einstein ja selbst zum Beispiel Pearson und solche Leute gelesen hat, also die Statistiker, die beginnende Statistik, die Galton und Pearson, die Erfinder der Korrelation und solcher mathematischer Phänomene. Das heißt, das war schon so eine Denkatmosphäre zu dieser Zeit, ja. Und eben die Relativitätstheorie, also ich mag ihm gar nicht absprechen, dass er sich nicht damit beschäftigt hat, aber das war auch schicklich, ja, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen zu dieser Zeit. Und das heißt nicht, dass er nicht trotzdem den Naturwissenschaften sehr kritisch gegenübergestanden sein kann, obwohl er das, weil das hat irgendwie zum Schick auch der Zeit dazugehört, dass man sich mit diesen Dingen beschäftigt hat. Und ich wage mich irgendwo dann zu erinnern, dass er ja auch schon oft gegen diese Philister schimpft und ja schon eben auch die Menschen mit ihren, wie nennt er das, mit ihren geliebten Röhren, wie er die Fernrohre nennt und so. Also er ist da schon äußerst abschätzig irgendwie, ne, mit diesen ganzen Dingen und glaubt eben viel mehr an die Energie des Lebens und so. Was ja dann auch wieder so ein bisschen zu Emerson passt und vielleicht in weiterer Folge auch zu Nietzsche, den er sich auch gelesen hat, nehme ich mal an. Gelesen und sehr verehrt. Auch Nietzsche ist eine Figur, die von Anfang bis Ende des Buches immer wieder Erwähnung findet. Ja. Interessant. Bacon und Nietzsche. Sollte mal dieses Werk insofern durchforsten, dass man schaut, welche kommen wirklich laufend vor, auf welche referenziert er am meisten? Das ist relativ leicht, weil es ein Namensverzeichnis gibt, wo die Erwähnungen stehen. Außerdem habe ich den Text in digitaler Form und kann drin suchen. Wir können eine Tag-Cloud machen von den Namen, so wie sie vorkommen. Das wäre vielleicht ganz interessant, auch die Relationen, wo sie vorkommen. Das wäre durchaus interessant. Du bringst mich da auf höllische Ideen. Mhm. Naja, es muss ja sowieso eine Website aus dem ganzen Projekt werden und ein großes EU-Kooperationsprojekt mit anderen. Okay, das ist ein Auftrag. Bildungsauftrag. In Zeiten wie diesen muss man ja, wie man merkt, die Bildung irgendwie anscheinend selbst in die Hand nehmen, weil der Bildungsminister wird abgeschoben nach Brüssel und es gibt ja sonst keine Stellen mehr, an die man sich wenden kann. Ich glaube, darüber werden einige, die jetzt gerade in der Aula der Uni sitzen, gar nicht unfroh. Wie meinst du, dass der Bildungsminister abgeschoben ist? Ja, also ich denke mir, es ist nur die Frage, was nachkommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das was Besseres wird. Und insofern kann man dann natürlich mit auch einem gewissen Kulturpessimismus sehr schnell Bekanntschaft machen, wenn man da schaut. Das ist ja eben das Schöne an Friedel, dass man eben nicht dieses Gefühl des Kulturpessimismus bei ihm hat. Weil man könnte ja da denken, wenn man sich jetzt anschaut, was für Kapitel gibt es in diesem Werk. Ja? Er beginnt irgendwie bei der schwarzen Pest und dauernd kommen irgendwie so schreckliche Geschichten und dumme Herrscher und Herrscherinnen, die einfach nur mörderisch und abstrus sind und eitel. Und man könnte ja denken, aus dem Ganzen entsteht im Endeffekt eine sehr pessimistische Haltung, aber das eben habe ich bei ihm nicht das Gefühl. Und das ist auch das, was mir dann wiederum so gut gefällt, abseits dieser Subjektprosa und auch seiner eigenen Person, die er da immer so schön hineinschreibt. Also, dass er auch trotzdem sich eben über diesen Humor ein positives Gefühl behält, das einfach wahnsinnig Spaß macht zu lesen. Was ich noch sehr lustig finde, also oder sagen wir mal, was mir irgendwie lustig hervorgestochen ist, nachdem ich ja eben davon ausgehe, dass Friedel sehr viel gelesen hat und sehr viel weiß über diese Zeiten, über die er da hier sich auslässt und ausbreitet, dass er eben nur kurz erwähnt, diese lächerliche Sammelwut zur Zeit Kaiser Rudolfs II. Oder so, das geht so richtig unter. Und wenn man einmal nachdenkt, da geht es ja um Alchemie und um diese Zeit, bevor die Wissenschaft irgendwie in ihre Blüte kommt. Und er beschreibt ja sehr lustig da das Fell, das vom Himmel gefallen ist und all diese Teile, die da in diesen Raritätenkabinetten irgendwie Naturschaubuden zusammengesammelt wurden. Aber das ist doch etwas, wo es mich wundert, dass er nicht weiter darauf eingeht. Weil diese Sammelwut und auch diese Vielfalt, die damals noch geherrscht hat, also wie man versucht hat, Welterklärungen zu schaffen, die ganz unmathematisch oder unwissenschaftlich auf gewisse Art und Weise sind, ja, die sehr stark das Leben favorisieren und dem Leben eben dieses mystische, wunderliche irgendwie zuschreiben. Wunderkammern haben die auch oft geheißen, diese Kabinette. Dass er da nicht dem mehr Platz einräumt und dass er das so abschaselt so ein bisschen, ja. Also, weil das würde ja eigentlich viel mehr dem entsprechen, glaube ich, was ihm gefällt an der Neugier der Menschheit, ja. Und da steht dann einfach nur, ach ja, der Rudolf II. Holt sich den Bruno, weil er halt von ihm erhofft, dass er ein bisschen Alchemie mitbringt und dann schickt er ihn wieder weiter und so, und das war's, passt da, ja. Das hat mich gewundert zum Beispiel. Es würde mich auch interessieren, also falls du mal einen Experten oder eine Expertin im Studio hast zu diesem Thema, kannst du ja vielleicht nochmal fragen, warum die Alchemie eben gar kein wirkliches Thema ist hier. Weil er letztlich doch ein Kind der Aufklärung ist. Da haben wir es wieder. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Katja Mayer. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 12. November 2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.